Hallo und herzlich willkommen zum 122. Conancast. Heute geht es wieder einmal um Detektiv Conan Weekly. Dazu hatten wir vor rund einem Jahr schon einen Podcast gemacht, als Detektiv Conan Weekly in Deutschland gestartet ist. Jetzt wollen wir einmal nach einem Jahr Bilanz ziehen und schauen, was passiert ist, was gut lief, was schlecht lief, wo vielleicht die Richtung hingeht. Und mit dabei ist heute auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, eine schöne Weekly-Woche. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Genau, wir hatten uns ja vor einem Jahr roundabout schon versammelt und mal über Detektiv Conan Weekly gesprochen, als das Projekt frisch gestartet ist. Ich kann noch einmal kurz zusammenfassen, was denn Detektiv Conan Weekly ist, falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt. Also ihr hier, die mitmachen natürlich sowieso, aber als Zuhörer vielleicht kennt ihr Detektiv Conan Weekly gar nicht und habt vielleicht Interesse, diesen Podcast zu hören, ohne euch vorher groß zu informieren. Detective Conan Weekly ist ein Projekt von Egmont Manga, das im April 2018 gestartet ist, mit den Kapiteln 1009 und 1010 damals. Sinn und Zweck dieser Sache war es, die aktuellen japanischen Kapitel, die dort in der Shonen Sunday jede Woche erscheinen, oder nahezu jede Woche erscheinen, zeitnah auch auf Deutsch herauszubringen. Die Kapitel in Japan erscheinen immer jeden Mittwoch in der Shonen Sunday. Und Zielsetzung von Egmont Manga war es, die Kapitel schon am Donnerstag, also einen Tag nach Release, immer auf Deutsch zu veröffentlichen. Das geschieht als E-Book. Ihr könnt euch die herunterladen bei Apple iBooks, oder also iTunes, Google Books, Amazon und bei Kobo. Und jedes Kapitel kostet 99 Cent, beziehungsweise 2 Schweizer Franken. So viel kostet jedes Kapitel. Das könnt ihr euch dann kaufen, lesen, genießen und sozusagen immer auf dem aktuellen japanischen Stand mitlesen. Seit dem Release von Band 95 habt ihr auch die Möglichkeit, tatsächlich ganz tagesaktuell zu lesen. Also es gibt diese Lücke, über die wir im letzten Jahr noch gesprochen haben, die gibt es nicht mehr. Also wenn ihr Band 95 habt, könnt ihr direkt mit Weekly 7, meine ich, einsteigen und bis zum aktuellen japanischen Stand, wie es der japanische Fan im Magazin momentan lesen kann, soweit könnt ihr lesen und wirklich ganz, ganz hautnah mit dabei sein, was momentan in Japan aktuell geschieht. Ja, jetzt sind wir ein Jahr später und ich hatte im letzten Podcast, das ist übrigens der Podcast Nummer 115 zu Detective Conan Weekly, hatte ich mal so in die Runde gefragt, wer denn glaubt, dass Detective Conan Weekly ein Jahr später noch existieren wird, und wir hatten ja auch differenzierende Meinungen. Olli hatte gesagt, ja, das existiert noch. Lasse war auch der Meinung, dass es noch ein Jahr später existieren wird, genauso wie ich. Johannes war auf der Nein-Fraktion, dass es ein Jahr später eingestampft wird. Auch Kevin war dafür, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Lieben Gruß an ihn. Ja, da bin ich auf jeden Fall positiv überrascht, dass ich nicht recht behalten habe. Freut mich natürlich. War ja damals schon mit pessimistischem Auge so diese Aussage getätigt worden, weil das halt natürlich noch nie so gab, dieses Projekt, war ich da natürlich vorsichtig, da so eine Prognose zu wagen über so einen langen Zeitraum. Bin aber im Endeffekt natürlich wie alle anderen Fans wahrscheinlich froh, dass dieses Projekt nach wie vor besteht. Genau, Detective Conan Weekly hat sich im Laufe der Zeit ja auch immer weiterentwickelt oder verändert. Das ist natürlich auch dem Projekt, also dem ganzen Projekt geschuldet. Früher war ja Steffen Hautog dafür verantwortlich. Okay, laut Impressum der Detective Conan Weekly ist es immer noch verantwortlich. Inzwischen zeichnen sich aber Marco Walz und Michael Peter dafür verantwortlich. So hat man zumindest gehört. Im Impressum stehen sie nicht drin, traurigerweise. Ich hoffe, das ändert sich dann noch bald. Genauso ist es ja in Japan auch so durch Aoyamas umgestellten Arbeitsrhythmus, dass immer das pro Jahr weniger Kapitel erscheinen und es dadurch viel, viel Leerlauf gibt, wo quasi kein neues Kapitel ist und dann erscheinen doch wieder ein paar Kapitel hintereinander, sodass dann wieder übersetzt werden muss. Als Übersetzer ist ja auch der Detective Conan Manga-Übersetzer Josef Scharnel mit an Bord, der die ganzen Kapitel übersetzt. Ich meine, in einer Ausnahme war Cordelia Suzuki bisher für ein Kapitel verantwortlich und hat das übersetzt. War noch jemand anders verantwortlich? Ich meine gerade nicht, aber ich meine auch nicht, nein. Da kann ich mich auch täuschen, das ist ja in jedem Weekly auch im jeweiligen Impressum nachzulesen. Großen Wandel, den dieses Projekt durchgemacht hat, und man muss auch sagen, die Weeklys sind nicht immer, wie ich gerade gesagt hatte, am Donnerstag erschienen, also einen Tag danach, sondern haben sich auch mal verzögert um eine Woche. Ich glaube, eine Woche war es maximal. Du hast dich auch mal ein Weekly um 2 Wochen verschoben. Ich glaube nicht. Nein, eine Woche maximal. Und Ja, und auch bei unterschiedlichen Plattformen, wie ich sagte, das wird ja bei Kobo veröffentlicht, das ist eigentlich so auch die Plattform, wo die Weeklies immer am regelmäßigsten erscheinen, oder also am pünktlichsten, während es bei iTunes, Google Books und Amazon immer ja, Verschiebungen gab. Bei Amazon waren einige Kapitel oder sind einige Kapitel zwischendrin, glaube ich, auch gar nicht mehr käuflich erwerbbar. Also das ist irgendwie, ja, wie gesagt, Egmont Manga ist ja auch Pionier auf dem Gebiet der zeitnahen Veröffentlichung mit dem japanischen Original. Das hat bisher kein anderer Publisher mit irgendeiner Serie vorher gemacht. Also Detective Conan Weekly ist ja wirklich Vorreiter, dem bestimmt auch ein bisschen geschuldet. Das Problem bei Amazon ist oftmals, dass Egmont Manga scheinbar Platzhalter braucht und dann hauen sie halt immer die nächsten 10 Kapitel rein, immer wöchentlich. Nur das Ding ist halt, sie berücksichtigen dabei nicht, das war zum Beispiel Anfang des Jahres so, da wurden halt Weekly-Kapitel auf eine Woche gehauen auf Amazon, wo in Japan halt nicht mal ein Magazin erscheint wegen den Feiertagen. Wo einfach kein Kapitel erscheinen kann. Und dann auch wenn Pausen irgendwie schon bestätigt sind, da haben sie auch die Kapitel reingehauen, scheinbar. Weil man einfach die Platzhalter braucht, dann hat man halt irgendwie Kapitel, weil die Kapitelzahl kommt ja irgendwann. Nur das Datum ist dann halt anders. Und wenn man dann irgendwie ein Kapitel vorbestellt, was auf einem Platzhalterdatum war und dann später nochmal umgelegt wird, dann kann es zum Beispiel sein, dass das storniert wird, weil dann noch irgendwas geändert wurde. Das ist mit Amazon teilweise, was da in den Stores gelistet ist von Detective Conan Weekly, ist manchmal schon sehr merkwürdig anzusehen. Und Amazon hat eigentlich auch mit immer irgendwie die größten Probleme in der Hinsicht. Also gefühlt die meisten Verzögerungen hat Amazon. Und eben Kobo die wenigsten. Google Books und iTunes weiß ich ehrlich gesagt nicht, da gucke ich auch manchmal drauf und dann ist es aber die Verzögerung irgendwie überschneiden sich recht gut mit iTunes und Google. Hier ein Hinweis aus der Zukunft. Inzwischen hat Egmont Manga einige Änderungen an Detective Conan Weekly vorgenommen, unter anderem die Verschiebung von Donnerstag auf Montag. Dieser Conancast hier wurde jedoch bereits vor der Ankündigung aufgenommen, sodass wir die Änderungen nicht mit im Podcast dabei haben. Aber über die Änderungen sprechen wir natürlich im nächsten News-Podcast genauer. Das nur als kleine Hintergrundinformation. Jetzt aber trotzdem viel Spaß mit diesem Podcast zu Detective Conan Weekly. Also man muss auch sagen, im Forum liest man ja auch viel Leute, die halt einfach über Amazon das bestellen. Und über Amazon halt wird halt sehr viel geklagt, weil es da auch wirklich zu großen Verzögerungen kommt. Und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, dass wenn man irgendwie schon, weiß nicht, 10 Wochen vorher oder also Monate vorher schon das quasi, wie sag mal, vorbestellt quasi und dann ist zum Erscheinungsdatum nicht da, dann ist natürlich auch der Ärger groß. Und da wird dann häufig erstmal im Forum nachgefragt, wie ist das, ist es jetzt tatsächlich erschienen oder nicht? Und in der Regel dann ist es dann schon erschienen und dann ja, ist natürlich der Frust erstmal groß und dann wird sich dann nochmal ein Publisher gewendet, aber das halt, weil es sollte nicht die Normalität sein, dass der User dann irgendwie sich beim Publisher meldet und sagt, ja, hier, da gibt es Probleme, könnte das beheben. Das ja, sollte der Publisher eigentlich mittlerweile auch ein Auge drauf haben, das selbst irgendwie hinzukriegen, dass er da entweder die richtigen Daten eingibt oder halt nicht so viele Platzhalter einbaut oder ja, irgendeine Maßnahme findet, dass da der Frust bei den Fans nicht so groß ist. Die größte, die Verzögerungen passieren ja ab und zu mal. Manchmal passieren sie wegen Lieferverzögerung, wenn die Japaner das Material spät liefern und man das dann nicht mehr rechtzeitig hinkriegt. Dann ist es dann auch wirklich auf allen Plattformen verschoben. Das Problem ist dabei, dass die Kommunikation von Egmont Manga, wie wir es zwischenzeitlich auch mal angesprochen haben, die Kommunikation ist in der Hinsicht einfach schlecht. Einmal in den allen Weeklies, die bisher rausgekommen sind, einmal hat Egmont offensiv vorher kommuniziert, dass es Liefersachen, Lieferschwierigkeiten gab und deswegen verzögert sich das Kapitel. Also offensiv kommuniziert, sie haben es auf ihren Social Media Kanälen von sich aus quasi offenbart, beziehungsweise die Transparenz da gezeigt. Ein paar andere Male ist es passiert, dass sie geantwortet haben auf Fans, die gefragt haben und dann gesagt haben, ja, gab Lieferschwierigkeiten, was suboptimal ist, aber immerhin. Und manchmal, was auch ab und zu mal vorgekommen ist, dass es Verzögerungen gab, die nicht erklärt wurden, wo Fans nachgefragt haben, wo nichts zurückkam. Und das ist irgendwie, naja, also ich wäre mehr ein Fan davon, wenn man es machen würde, wie beim ersten Beispiel, dass man es einfach offensiv kommuniziert. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn es häufiger Verzögerungen gibt, dass man nicht immer wieder auf den Social-Media-Plattformen schreiben möchte, ups, wir haben da Mist gebaut oder wer auch immer, das kann natürlich auch der Lizenzgeber in Japan sein oder an der Übersetzung hapern oder was weiß ich was, dass man dann nicht immer jede Woche da schreibt oder alle zwei, drei Wochen oder jedes zweite, dritte Kapitel, wir haben da Verzögerungen, es tut uns leid, sondern man möchte natürlich auch in diesen Social-Media-Kanälen eher die positiven Nachrichten streuen und auch Vorfreude schaffen auf die Weeklies. Es gibt aber auch so, glaube ich, kaum Werbung für die Weeklies auf den Social-Media-Kanälen, zumindest habe ich da gar nicht, nichts dergleichen gar nicht gesehen. Ja, kann ich durchaus verstehen und man muss natürlich auch sagen, der Buchmarkt an sich ist ja sehr langlebig und geduldig. Papier ist geduldig und bei den Weeklies passiert ja sehr viel immer kurzfristig oder ja, das erscheint ein Tag nach dem japanischen Original, das wird schnell übersetzt, da muss man wirklich Dampf hinter haben und so weiter und so fort. Und wenn das dann irgendwas da nicht klappt, ja, ich weiß nicht, vielleicht sind da die Arbeitsabläufe bei EMA noch etwas mehr auf das gedruckte Papier ausgelegt. Ja, wenn ihr versteht, was ich damit so in etwa sagen möchte. Ja, aber das ist ja auch genau das, was Weekly ausmacht, ne? Diese Schnelllebigkeit, dass man das jetzt neu machen möchte und dass man sagt, okay, wir haben diese Aktualität, das ist ja dieses Kaufargument zu sagen, okay, wir sind so aktuell, so nah am japanischen Release dran, kauft euch das hier, anstatt es illegal zu lesen, ja, für umsonst. Ne? Das ist ja dieses Argument, dass man sagt, okay, man hat eine Übersetzung, ja, eine offizielle und man hat halt eben auch die Aktualität gegeben und das ist ja das Verkaufsargument. Also das ist nichts, womit man sich, denke ich, rausreden kann, sondern da muss man halt einfach sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, als es sonst so der Fall war. Wenn man so ein Manga-Band verschiebt oder so um eine Woche oder so, da ist das nicht so dramatisch, aber bei diesen Weeklies, da geht es ja wirklich um diese Aktualität und da muss man, wie du schon sagtest, so diese Abläufe vielleicht dahingehend optimieren, ne, dass man das zügiger hinkriegt. Aber es ist ja eh interessant, also dass es da so Lieferverzögerungen gibt, was die japanische Seite angeht, weil wir hatten auch im letzten Podcast zu Weekly, also vor einem Jahr, darüber diskutiert, wann kriegt EMA denn das Material. Ist schon interessant, dass es da trotzdem zu Abstimmungsschwierigkeiten kommt zwischen Japan und Deutschland, dass das Material dann jetzt manchmal nicht rechtzeitig da ist, dass es nicht rechtzeitig übersetzt werden kann und released werden kann. Ist schon bemerkenswert, wie ich finde. Und schade natürlich. Ja, also wir sind jetzt schon mitten in der Kritik hier, habe ich das Gefühl. Ich möchte aber nochmal sagen, also das Produkt Detective Conan Weekly an sich ist eigentlich phänomenal. Also wir bekommen wirklich in der Regel einen Tag später das japanische Kapitel auf Deutsch präsentiert und mit einer hochwertigen Übersetzung, wo natürlich ab und an ein paar Fehler enthalten sind, sei es jetzt der Aktualität geschuldet, dass dann mal ein Tippfehler oder so da drin ist, mal eine fehlende Sprechblase, das ist dann etwas weniger entschuldbar, aber an sich sind die Übersetzungen wirklich gut und wir sind nah am japanischen Stand dran, also wir lesen wirklich das, was in Japan momentan passiert, aktuell auf Deutsch und das ist so ein Meilenstein, hatte ich glaube ich auch im letzten Podcast mehrfach gesagt, Meilenstein, den es vorher so noch nicht gab und das finde ich sehr gut und sollte auf jeden Fall fortgeführt werden. Ja, das ist halt wieder das Ding, die positiven Aspekte werden so als selbstverständlich hingenommen, oftmals, weil irgendwie man sagt so, oh ja, das ist ein Manga, der mir rechtzeitig verfügbar ist, der gut präsentiert ist mit einer guten Übersetzung. Ja, aber das ist ja sowieso gegeben, weil wie sollten sie es sonst machen, ne? Ja, aber was ist denn schlecht? Ah, guck mal hier, da. Ja, man muss aber auch wertschätzen eben, dass Detective Conan Weekly als Produkt sehr hochwertig ist. Die Einzigartigkeit in Deutschland, also in den USA natürlich, ist das alter Kaffee teilweise, aber hier in Deutschland ist das wirklich einzigartig gewesen. Inzwischen gibt es auch andere Angebote in Deutschland. Zum Beispiel die Weekly Shonen Jump. Das größte Manga-Magazin hatte ja bisher nur in den USA ihren Simulpub-Dienst kostenpflichtig für die Serie. Inzwischen haben sie mit Manga Plus eine App gelauncht, die weltweit ist, wo man weltweit am Release-Tag in Japan die ganzen Shonen Jump-Manga auf Englisch lesen kann. Auf Englisch, ja genau, ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Unterschied. Ja, aber es ist ein offizielles Angebot in Deutschland, ne? Genau, ja, aber trotzdem auf Englisch und wir haben die Kapitel auf Deutsch. Ja, ich finde auch, dass es ein sehr gutes Projekt ist und ich war ja auch damals sehr angetan von dieser Idee quasi, dass man die Kapitel dann legal auch in Deutschland so zeitnah wie möglich lesen kann. Das haben wir ja noch nie gehabt in Deutschland und deswegen ja, bin ich sehr froh, dass das Projekt Weekly jetzt schon ein Jahr läuft und hoffe auch, dass es weiterläuft und ja, dass entsprechend die Umsetzung, dass daran noch ein bisschen gefeilt wird. Ja, wie Lasse schon sagte, man nimmt natürlich immer das, was man bekommt, als gegeben hin und stürzt sich dann eher auf das, was schlecht ist oder was nicht so gut läuft und zieht das ja in die Breite. Ja, abseits der gelungenen Übersetzung und dass wir wirklich die aktuellen Fälle, die auch wirklich, es sind ja momentan wirklich sehr gute Fälle mit dabei. Wir hatten ja unter anderem schon den Fall, der auch in Band 95 enthalten ist, der im Black Bunnies Club spielte, den haben wir jetzt auch im Band und hatten wir damals ja schon als Weekly. Und danach geht es eben weiter bis zum aktuellen japanischen Stand, also ohne hier groß zu spoilern zu wollen, aber lest euch gerne mal rein in diese Weekly-Kapitel, das lohnt sich auf jeden Fall. Passiert nicht nur in den Fällen, also die Fälle sind natürlich sowieso grandios, aber es geht natürlich auch hauptstory-technisch weiter auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen sehr weiter, aber auf jeden Fall weiter. Ja, genau, die Verzögerungen im Release sind die eine Problematik, dass Egmont Manga da nicht so, ja, nicht sonderlich gut kommuniziert, was das angeht und auch die Unterschiede bei den verschiedenen Plattformen, also wenn ihr anfangt jetzt oder anfangen wollt, Detective Conan Weekly zu lesen, wie gesagt, mit Weekly 7 müsste das sein, das knüpft dann direkt an Band 95 an, solltet ihr versuchen, das wirklich bei Kobo zu tun, denn die sind, wie wir schon sagten, am zuverlässigsten, was die Veröffentlichung angeht. Amazon würde ich eher von abraten, auch wenn das eventuell ja der größte Player auf dem E-Book-Markt ist. Die haben ja mit dem Kindle Fire oder was auch immer das da gibt, die ganzen E-Book-Reader, haben die ja, ich glaube, ja, Vorreiterstellung im Markt. Ich wüsste gar nicht, ich glaube, Tolino gibt es noch von Thalia, aber die bieten das hier nicht an. Oder kann man da die Amazon-Kapitel auch drauf lesen? Ich kenne mich da nicht aus. Ansonsten natürlich iTunes für diejenigen, die auch bei Apple ein entsprechendes Gerät besitzen. Und Google bietet sich natürlich auch an, falls ihr da Interesse habt. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Wie gesagt, 99 Cent pro Kapitel. Ja, ansonsten, ich hatte schon gesagt, es gibt immer mal wieder ein paar Fehler. Tatsächlich auch in den Kapiteln. Eine leere Sprechblase zum Beispiel. Was ist euch noch aufgefallen? Ja, Tippfehler, Charakternamen, die falsch geschrieben wurden. Naoko statt Naeko zum Beispiel. Yukichi statt Shukichi. Und das sind ja nur die offensichtlichen Fehler. Dieses Ganze, was man an der Übersetzung nitpicken kann, geschenkt zum Beispiel, das sind ja wirklich die Fehler, die, wo man am liebsten hätte, dass das geupdatet wird, aber ja. Mit E-Books updaten eher schwierig wohl. Genau, und wir hatten ja auch schon im Podcast zu Band 95 groß darüber gesprochen, dass die Fehler, die damals in den Weekly-Kapiteln gemacht wurden und die entsprechend in Band 95 dann noch abgedruckt wurden, dass diese Fehler nicht korrigiert wurden, sondern leider quasi 1:1 darin übernommen wurden. Das möchte ich der Vollständigkeit halber nochmal hier erwähnen. Wir hatten das auch im Podcast zu Band 95 schon ausführlich besprochen. Das wird eben auch, zum Beispiel bei Weekly ist es ja so, dass die japanischen Soundeffekte, dass sie drin stehen bleiben und eben die deutschen daneben geschrieben werden. Wohingegen beim Original-Manga bei Conan seit Band 1 bis Band 94 die Soundeffekte der japanischen immer retuschiert wurden und nur die deutschen zu lesen waren. Das war in Band 95 dann auch anders, wo in den Weekly-Kapiteln auch immer die japanischen Soundeffekte mit übernommen wurden. Ja, was auch nicht sonderlich schön ist. Genau, wir hatten auch schon gesprochen über die fehlende Werbung. Das war ja auch gerade bei Band 95 so ein Thema, was ich mir wirklich gewünscht hätte am Ende von Band 95, dass man dort Werbung macht für die Weekly-Kapitel, weil man das eben der erste Band ist, ab dem man wirklich mit den Weeklies auch bis zum aktuellen japanischen Stand weiterlesen kann. Und da wurde meiner Meinung nach auch ein großer Pluspunkt versäumt oder ein großer Ansatz versäumt, dass man hier die Leser auch wirklich auf dieses Projekt aufmerksam macht. Denn wenn man weder bei Social Media auf das Projekt, über das Projekt wirbt, noch in den Manga-Bänden. Ich weiß es nicht. Also da hatten wir ja auch schon vorher drüber spekuliert. Das war ja schon vorher bei, ich weiß nicht mehr, welcher Sonderband das war, der vorher rausgekommen ist. Jetzt, oder zum Beispiel jetzt in der Double Face Selection als letztes, dass man da halt die Werbung nicht reingemacht hat. Das ist ja fatal. Also da weiß ich nicht, warum man da dieses Potenzial einfach verschenkt und das auch nicht über Social Media nachholt. Das ist natürlich umso trauriger. Also da ist einfach ja verschenktes Potenzial, weil wie sollen die Leute denn darauf aufmerksam werden, wenn nicht da? Und gerade jetzt bei Band 95 bis Band 96, der jetzt für Dezember angekündigt ist, da ist die Lücke so groß, dass man sagen könnte, auch das können wir doch idealerweise, wenn man nicht auf Conan verzichten will, damit den Weeklies füllen, ja, bis man dann bis zum neuesten Stand aufgelesen hat oder so. Aber ja, da ist halt wirklich schade, dass man da dieses Potenzial nicht nutzt. Ja, finde ich halt auch. Ja, diese Kommunikation hatten wir ja vorhin schon erwähnt mit den Verzögerungen, dass da halt nichts kam und oder bis auf einmal halt ein, zweimal nichts kam. Finde ich persönlich, will ich hier nochmal kurz aufgreifen, sehr schade, weil ich finde, Informationen sind wichtig und wenn man jetzt da so als Fan sitzt und wartet und man kriegt so gar keine Informationen. Ich meine, verschieben kann sich immer mal was. Es kann immer irgendwie mal was schiefgehen und ich persönlich würde sagen, da ist eigentlich auch keiner böse drum. Und wenn man da halt nicht drüber informiert, finde ich, dann ist es halt noch ärgerlicher und ja, das ist dann eben ja so auch mit der fehlenden Werbung so ist. Ja, das ist eigentlich auch, finde ich persönlich sehr schade, weil wie schon gesagt, Weekly ist ein super tolles Projekt und das erzählt man eigentlich gerne weiter und deswegen, ja, verstehe ich halt auch nicht, warum Egmont da dann nicht sagt, hier, wir haben da was Neues, gerade von Conan und das läuft aktuell und das ist ja eigentlich was richtig Positives, was Egmont eigentlich erwähnen sollte oder müsste, weil Conan ist ja auch eine wichtige Serie bei denen. Ja, und der Punkt, der auch noch wichtig ist, es geht ja gar nicht mal so darum, glaube ich, um Verzögerung oder sowas, die da vielleicht im Ablauf stattfinden, sondern es geht einfach mal um dieses, wann erscheinen denn die Kapitel tatsächlich, weil es ist ja auch mal so, dass einfach mal in Japan eine Pause gibt oder sowas, wo da nichts veröffentlicht wird. Und da hat man ja, ich meine, mittlerweile jetzt diesen Hinweis am Ende geändert, wo drauf steht, wir lesen uns nächste Woche wieder, weil das halt eben nicht immer der Fall ist. Ich meine, den Fehler hatte man dann jetzt geändert. Das dann halt einfach irgendwie, woher soll denn der Fan das wissen? Ja, wann kommt denn jetzt dieser Band Ja, raus? Und genau, dann muss, ja. ich meine, für Conan News ist das gut, weil die Leute gehen dann auf unsere Webseite und gucken dann den Kalender, für wann Ah. denn die Veröffentlichung von dem Kapitel eingetragen ist oder so, ja. Aber ist natürlich, ja, weiß nicht, also warum man da nicht mal irgendwie sagt, okay, der Zeitplan sieht so und so aus oder es gibt einen vorläufigen Zeitplan, vielleicht dann in den nächsten 2 Wochen kommen Kapitel oder ein Fall ist für diesen Zeitraum angekündigt, aber da kommt ja wirklich gar nichts und dann muss man sich ja halt denken, ja, dann, wenn man sein Produkt so überhaupt nicht bewirbt, ja, wo sollen die Fans Ja. das lesen? Also ich habe mich da auch schon erwischt, deswegen möchte ich es nochmal betonen, dass ich dann auch irgendwie davor gesessen habe und gedacht, ach ja, heute Donnerstag, ne, könnte ja das Kapitel draußen sein, ich gehe jetzt mal, guck nach und dann ist nicht veröffentlicht, habe ich irgendwas verpasst und so, und dann muss ich erstmal nachlesen, dann denke ich mir halt, naja, hätte man das irgendwie vorher mal angekündigt oder so, oder die Release-Zeiten, ja, dann würde man sich da auch einen Gefallen tun. Genau, man muss ja als Egmont Manga nicht mal immer schreiben, wenn sich irgendwas verzögert oder schreiben, ja, tut uns leid, diesen Donnerstag kein Kapitel, hoffentlich vielleicht kommt es nächste Woche, sondern man könnte ja auch einfach immer Bescheid geben, wenn ein neues Kapitel veröffentlicht ist. Dass man dann auch schreibt, hallo, hier alle Detective Conan Fans, ihr könnt jetzt Weekly 24 lesen, das ist heute offiziell erschienen, tada, hier ist es, sucht es auf. Und dann, ja, okay, bei Amazon kann es vielleicht ein paar Verzögerungen geben oder auch vielleicht bei anderen Plattformen mal, aber dass man da auch wirklich weiß, ha, heute ist der Tag, heute erscheint das Kapitel. Denn was habe ich denn sonst für eine Möglichkeit, wenn ich jetzt, okay, wir haben momentan 24 Weeklies, woher soll ich denn wissen, wann Weekly 25 erscheint? Das steht am Ende des Weekly 24 nicht. Das steht höchstens bei Conan News auf der Website oder im Conan Wiki. Aber so, ne, da müsste ich eigentlich jeden Donnerstag bei iTunes, bei Kobo vorbeigucken und schauen, oh, ist jetzt das Kapitel da? Mal gucken, oh, nee, doch nicht. Das ist halt irgendwie so. Weiß ich nicht. Man kann ja nicht verlangen, dass man jeden Donnerstag da irgendwie mal nachguckt, ob jetzt ein neues Kapitel da ist. Also es ist irgendwie. Nee, vor allen Dingen, es geht ja dann auch noch weiter. Also wenn es dann an dem Donnerstag nicht da ist, dann denke ich, okay, heute kam es nicht. Ja, dann gucke ich mal morgen rein. Oh, heute ist es auch nicht da. Ja, dann aber wenigstens übermorgen. Da guckt man ja jeden Tag rein. Aber ist es nicht so, dass die Kapitel immer nur am Donnerstag erscheinen? So ist es mir zumindest vorgekommen. Also man weiß natürlich nicht offiziell ist, weil es keine offiziellen Infos gibt, aber Ich dachte immer, Donnerstag ist der Weekly-Tag und dann erscheinen die auch. Also auch Info für euch Zuhörer, wenn ihr Weeklys kaufen wollt, immer am Donnerstag kaufen. Das ist der Weekly-Tag. Ja, gut. Hier auch zum Beispiel, ich bin jetzt gerade mal im Egmont-Shop. Das Ding ist, man kriegt die Detective Conan Weekly-Kapitel kriegt man nicht im Egmont-Shop, obwohl sie da eine E-Manga-Sektion haben. Das ist ja auch sicherlich alles im Hintergrund kompliziert, wie man das wie anbieten kann. Kann ja sein. Auch wenn es wünschenswert wäre, dass Egmont das irgendwann hinkriegt, dass sie das in ihrem eigenen Shop veröffentlichen, weil dann könnte man eben das auf Social Media sehr sicher bewerben, weil wir wissen, das ist unser eigener Shop, da ist es jetzt auf jeden Fall. Jetzt hier zum Beispiel im Egmont-Shop, www.egmont-shop.de/e-manga. Und da sind wir beim e-manga-Programm und da ist tatsächlich auch Detective Conan Weekly gelistet. Und hier ist zum Beispiel eine Liste mit, also hier sind die Anbieter und dann die vorherigen Ausgaben des Conan Weekly mit drin und die werden immer auf Amazon verlinkt tatsächlich. Ganz viele Amazon-Links stehen hier drin, dann irgendwie aus irgendeinem Grund 15 Weeklies nur als Liste und dann irgendwie die letzten 7 aus irgendwelchen Gründen Weeklies mit einem Bild, was immer dasselbe Bild ist, vom ersten Band, wenn man das Weekly im Shop mal gesehen hat. Ja, und ja, gut, da kann man das irgendwie einen kleinen Überblick haben, aber irgendwie dafür muss man auch wirklich im Egmont-Shop ein paar Klicks investieren. Zum Beispiel auf der Egmont-Webseite findet das gar nicht statt. Wobei man dazu sagen muss, egmont-manga.de ist als übersichtliche Webseite ziemlich suboptimal. Also auch da findet man ja eigentlich nichts. Und die Weeklies werden meines Wissens da auch nicht separat gelistet, sondern es gibt diesen einen zentralen Artikel, der immer noch die News von damals ist. Ja, also wir hatten ja auch... Das ist alles irgendwie nicht toll. Wir hatten ja auch mal darüber spekuliert, über die Zielgruppe von Weekly, wen die denn erreichen soll. Und ich weiß nicht, ob sich immer darauf verlässt, dass man sagt, okay, das ist eine Zielgruppe. Also sie wollten ja, so wie wir das verstanden hatten, um das nochmal zu resümieren, eine Zielgruppe ansprechen, die momentan illegal Kapitel liest und dann jetzt eine legale Möglichkeit hat, darüber zu schwenken auf legale Möglichkeiten. So. Und dann denke ich, weiß nicht, ob sie sich dann irgendwie informiert hatten, oder dass sie davon ausgegangen sind, naja, okay, wenn die vorher illegal gelesen haben, dann sind das ja so Fans, dass sie da eh in diesem Thema so drinne sind, dass wir das nicht nochmal irgendwie offensiv bewerben müssen oder dann nochmal darauf hinweisen, wann jetzt tatsächlich ein Kapitel veröffentlicht ist, weil das halt Fans sind, die das einfach schon wissen. Nur da denke ich mir halt, ja, dann vertut man doch eine Chance, den regulären Fan, der zum Beispiel nur den Manga-Band jetzt 95 kauft und der dann sagt, okay, ah, hier hinten ist noch Weekly-Werbung, dann gucke ich mir das mal an oder kauf mir da die Kapitel oder so, dass man da für den regulären Fan dann, weiß nicht, entweder völlig vergessen hat oder es ihm einfach egal ist und man sagt, okay, wir schränken uns wirklich nur auf diese eine Zielgruppe, aber weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Vor allem E-Books kaufen und dann auf irgendeinem Endgerät lesen ist ja auch nicht unbedingt ein leichter Prozess, den jeder Fan, der ein Buch im Laden kaufen kann, auch über die Bühne bekommt. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich denke auch tatsächlich, dass EMA da eher diese Zielgruppe im Auge hat oder im Hinterkopf, die sowieso, wie du sagtest, vorher, naja, illegal gelesen hat und jetzt eben offiziell kauft. Also diese kleine, sichere Fangemeinde, die so oder so jedes Kapitel kauft und dort eben das Projekt mit unterstützt und hofft vielleicht, dass diese eingefleischten Conan-Fans mit der Zeit wachsen, also die, wir wachsen sowieso, aber dass die Gruppe wächst und dass man da vielleicht dann eben einen wachsenden Markt hat. Oder vielleicht haben sie diesen kleinen Markt und wollen den beibehalten. Ja, scheint mir mittlerweile fast so, ja. Ja, weil wenn man es mal ganz platt sagt, dann kommt man eigentlich auf Weekly nur, wenn einem das jemand erzählt, der das schon kennt. Ja, oder über Conan News entsprechend. Wir machen ja auch mal ein bisschen Werbung dafür, wenn neue Kapitel erscheinen und so weiter und so fort. Ja, das wäre die andere Möglichkeit. Genau, das Problem mit den Releases ist ja auch, wie ich glaube Lasse vorhin schon angesprochen hatte, bei Amazon stehen ja immer falsche Release-Daten für die nächsten Kapitel drin. Da ist man natürlich noch mehr in die Irre geführt als sowieso schon. Ich meine, wenn ich jetzt bei Kobo oder bei iTunes oder ich glaube auch bei Google nach den neuesten, also nach dem nächsten Kapitel suche, dann finde ich erstmal gar nichts. Und dann denke ich mir auch so, ja, weiß ich nicht, wenn man dann irgendwo nach sucht und man findet dazu nichts, dann denkt man sich, wird das überhaupt geben jemals? Ich weiß natürlich, es kommt auf jeden Fall irgendwann raus, wann genau muss man dann bei Conan News nachlesen. Aber bei Amazon sich darauf zu verlassen, ist katastrophal. Das sollte man nicht tun. Vielleicht wäre es da auch die Möglichkeit, dass man eben diesen Platzhalter mit dem korrekten Datum irgendwie drin hat, aber das ist natürlich auch schwierig und ich verstehe schon die logistischen Hintergründe da, dass man das nicht tut. Aber es ist natürlich auch wieder schade, ne? Weil Amazon, seien wir mal ehrlich, das ist von den drei, vier Anbietern da sicherlich einer der größten oder wo die meisten Leute wahrscheinlich einen Account haben, weil die meisten schon mal was über Amazon bestellt haben oder so. Da ist natürlich auch wieder so, dass man sich da auch wieder ein bisschen ins eigene Bein fleischt, weil vielleicht sagt dann der eine, ich möchte jetzt halt nicht nochmal einen Account machen bei iTunes oder nochmal einen Account bei Kobo oder sowas, wenn ich da schon einen habe und dann ist man dann, ja, weiß nicht, vielleicht dann die Wechselbereitschaft nicht so hoch und dann sagt man, ja, dann lasse ich es halt bleiben. Dann kaufe ich mir die halt nicht und im Zweifel, ich will es jetzt nicht beschreien, aber liest das dann vielleicht illegal oder so, ja, weiß man nicht. Ne? Das ist kommt noch dazu, ne? Dass man sich da einfach aber den Markt selber noch kaputt macht. Steht nicht am Ende eines aktuellen Shonen Sunday Kapitels immer auch dran, es geht in der Shonen Sunday so wie noch weiter, wir machen jetzt 2-3 Wochen Pause. Das steht doch da auch immer mit dran, oder nicht? Dann könnte man doch auch im Deutschen schreiben, regulär erscheint das nächste Kapitel am 10. Mai und dann. Ja. Ich weiß nur, dass es da früher diesen Hinweis gab, wir lesen uns dann nächste Woche, das weiß ich noch, aber der ist ja mittlerweile. Das ist ja so ein Standardfloskel. Ja, aber der ist ja mittlerweile gestrichen, ne? Ja. Ja, der ist gestrichen. Also, ja, es steht in der Shonen-Sunday, der steht immer hinten dran, irgendwie, also quasi wird fortgesetzt in Shonen-Sunday Nummer XY. Und dann kann man natürlich gucken, wann erscheint welche Shonen-Sunday. Das ist ja einfach ein wöchentliches Magazin, deswegen ist das relativ einfach abzusehen, wenn das jetzt kommt. Und das müsste Egmont eigentlich mitgeliefert bekommen, weil was sie teilweise alles übersetzt haben, an was in den Kapiteln so an den Seitenrändern steht, was nur für Magazinleser ist, das ist mit enthalten. Also sie müssten das eigentlich irgendwie mitgeliefert bekommen. Und ansonsten, also das ist jetzt auch nicht die größte Information, das sollte eigentlich nicht geheim sein oder so. Das müsste eigentlich relativ. Ja, das müsste man doch eigentlich relativ dabei haben. Eigentlich das ja. Ist, ich meine, weil, in einer der ganz früheren Weeklies gab es ja auch mal diese Randtexte, wo dann nochmal erklärt wurde, wer Conan ist, wer die Detective Boys sind. Das wurde auch einmal, glaube ich, mit übersetzt, wenn ich mich nicht irre. Und das sind ja auch so Informationen, die man eigentlich nicht braucht und die inzwischen auch nicht mehr mit übersetzt werden, weil das eigentlich vollkommener Blödsinn ist für den deutschen Leser. Aber solche Informationen, wenn man die hat, dann hat man auch die Information, wann die nächste Shonen Sunday erscheint. Die müsste dann ja auch mitgeliefert werden. Weil, genau, daran hat man das eben gesehen, dass das mitgeliefert wird. Diese Infos, die quasi exklusiv nur für Magazinleser sind, relevant sind. Weil diese Randnotizen sind natürlich dafür da, dass in der Weekly Shonen Sunday, das ist ein Manga-Magazin mit 500 Seiten und irgendwie 20 Serien. Und wenn man da halt durchblättert im Laden, dann soll man bei jeder Serie irgendwie wissen können, was da irgendwie grob vor sich geht, und deswegen stehen da so immer bei jedem Kapitel eine Story-Zusammenfassung und wer die paar Charaktere sind. Alles cool, brauchen wir jetzt in Deutschland vielleicht nicht für so ein Detective Conan Weekly, aber. Nee, definitiv nicht, nee. Ja. Keine Ahnung, warum das nicht passiert. Das könnte man vermutlich relativ leicht machen, aber sie wollen sich scheinbar nicht fester drauflegen als. Wir lesen uns beim nächsten Mal. Also ich fände das sehr hilfreich, denn ich saß schon wirklich, wie Olli auch vorhin schon sagte, sehr oft am Computer und habe gedacht, oh, heute ist Donnerstag, jetzt kommt ein neues Weekly und dann halt irgendwie doch nicht. Und man weiß nicht genau, wann es dann wirklich erscheint. Das ist halt so ein bisschen, man sitzt da irgendwie ein bisschen ja, zwischen den Stühlen. Ha, ist schade, ja. Ja, und wenn sie es halt nicht im Weekly-Kapitel abdrucken wollen, dann könnten sie es ja, wie gesagt, schon irgendwie auf ihren Social-Media-Kanälen kurz kommunizieren. Ich meine, so ein Tweet ist schnell abgesetzt und dann hat man die Infopflicht auch erfüllt. Allgemein, ich finde, dass die Social-Media-Präsenz von Egmont Manga irgendwie bewerbungstechnisch irgendwie suboptimal insgesamt. Also ich finde, auch gerade für Detective Conan oder auch für andere Sachen, dass das da eigentlich oftmals fast gar nicht stattfindet oder nur einmal und dann irgendwie unregelmäßig teilweise. Also weiß ich nicht. Ich bin unschlüssig, wie ich das finden soll alles, ehrlich gesagt. Und das ist für sowas wie Detective Conan, was quasi so ein Pionierprojekt in Deutschland war, schon irgendwie bitter. Weil eigentlich, obwohl man 24 Manga-Kapitel veröffentlicht hat, was bei Directive Con zwei Bände sind, an Weekly-Sachen hat man davon auf deren Social-Media-Kanälen vielleicht zwei, dreimal, wenn es hochkommt, in einem Jahr was gehört. Jetzt mal irgendwelche Replies, die man nicht automatisch sieht, sondern für die man speziell suchen müsste auf deren Tweets- und Reply-Seite, auf Twitter jetzt zum Beispiel, ist das schon, also verstehe ich nicht, warum ja, das nicht mehr gemacht wird. Wie gesagt, das Projekt Detective Conan Weekly an sich ist ja wirklich ein Top-Produkt, also das kann ich wirklich jedem Conan-Fan nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen zumindest. Und vielleicht, naja, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei, drei Kapitel mal zu lesen, mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und das ist wirklich, als würde man den Conan-Manga lesen, nur halt in digital. Okay, vielleicht liest der eine oder andere auch Conan als E-Book. Dann ist es quasi genau das Gleiche, nur halt in aktueller und in einzelnen Kapitel gestückelt. Aber das ist wirklich, ist ein super Produkt. Und wie gesagt, Vorreiter war Egmont Manga da. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, warum der diese Bewerbungsmaschinerie nicht angelaufen ist. Die ist ja nicht mehr angesprungen, da ist ja gar nichts passiert gefühlt. Das ist halt so, da hat man so viel Potenzial verschenkt, das ist, da möchte ich mir fast ins eigene Bein schießen deswegen. Ja, es ist ja natürlich die Frage, nochmal auf die Ausgangsfrage oder Ausgangslage vom letzten Jahr zurückzukommen, wo es dann ging, ja, hält denn dieses Produkt ein Jahr? Wo ich gesagt hatte, nee, eher nicht. Was einfach auch deswegen, was damit natürlich zusammenhängt mit dieser mangelnden Bewerbung, ne? Also wenn man da nicht Werbung für macht und dann sagt, okay, wir haben hier einen kleinen Kreis, wir hatten ja dann versucht, verschiedene Rechenbeispiele zu machen und sowas, und dann muss man sagen, ja, jetzt ist, also wie groß wird denn jetzt die Leserschaft gewachsen sein in der Zeit, ne? Wenn man dafür, außer jetzt irgendwie bei der Ankündigung mal keine Werbung mehr gemacht hat und so, und das ist natürlich mit Blick auf, ja, wie es weitergeht, auch wieder interessant, ne? Wenn man dann halt, ja, keine Ahnung, dann nicht die Zahlen kommen, die man sich erhofft hat als Publisher, sondern dass das halt immer, ja, nicht diese Wachstumszahlen hervorbringt, was aber dann irgendwie auch in der Werbung resultiert. Wobei ich mir halt denke, ne, in seinem eigenen Manga-Magazin hinten Werbung zu machen oder auf seinem Social-Media-Plattform, das kostet ja auch nichts, ja. Ja, absolut unverständlich. Genau. Es war ja nicht mal im Magazin irgendwas drin an Werbung, oder? Habe ich mich da vertan in dem neuesten Magazin? Naja. Oder den Egmont Manga Newsletter. Genau, da hätte man, obwohl da weiß ich nicht genau, so sehr lese ich den jetzt nicht. Also die Male, wo ich lese ihn auch nicht immer, aber die Male, wo ich gelesen habe, und da sind ja zwischen immer Weekly-Kapitel rausgekommen, war nichts. Fazit, also nochmal zusammengefasst, das Produkt, super. Die Bewerbung, das Drumherum mit der Verfügbarkeit, ist Luft nach oben. Bei der Bewerbung teilweise massiv, bei der Verfügbarkeit, ja, das ist ab und zu mal schlecht, aber im Prinzip ist das meistens gut. Da ist ein bisschen anders, wäre schön, aber, und das ist halt das Blöde daran, weil man hat ein super Produkt, und dann alles andere, aber drumherum, das ganze Netzwerk quasi, das ganze, was das irgendwie Produkt an den Mann bringen soll, ist da einfach teilweise sehr mangelhaft. Und man wünscht, ich würde mir so wünschen, dass es anders wäre. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Das haben wir, glaube ich, auch bis jetzt schon relativ gut zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, deswegen sitzen wir hier, ja, so ein bisschen, ja, habe ich das Gefühl. Das ist doch alles auch kein Hexenwerk vor allem. Irgendwie Promotion auf Social Media? Oh, ich meine, wir haben 2019. Also, das ist das Twitter, A und O inzwischen, ja, genau. Ja, Twitter und Facebook und so. Es gibt ja inzwischen ganze Berufsgruppen, die sich damit auseinandersetzen, wie man das richtig gestaltet. Grüße an alle Social Media Manager, die es da draußen so gibt. Und Fachleute. Ja, und das könnte man doch mal in Angriff nehmen. Ja, man braucht ja nicht mal jemand Professionellen, sag ich mal, der das jetzt bewirbt. Also man muss ja eigentlich nur einen Text schreiben, ein Bild machen und abschicken und fertig ist die Werbung. Und Marketing kann jeder, genau. Ja, Johannes hatte das ja auch schon gesagt, ich glaube im letzten Podcast, dass man für die zwei, drei Weeklies, die halt im Monat erscheinen, dann kauft man sich halt mal keinen Döner oder keinen To-Go-Kaffee oder was weiß ich was, sondern kauft sich halt mal diese drei Weeklies. Das sind halt, wie gesagt, für 99 Cent pro Weekly, dann bist du bei 2,97 Euro. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ja, viel Geld, das man dafür ausgeben muss. Und das lohnt sich ja auf jeden Fall. Und bei Conan hat man auch noch den Vorteil im Vergleich zu anderen Serien, dass man bei jedem Fall neu einsteigen kann. Es ist ja, ein Fall beginnt, wird abgeschlossen. Dann geht der nächste Fall los. Quasi ohne Vorwissen kannst du den lesen. Und dann wird er wieder abgeschlossen. Dann geht der nächste Fall los und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich so, dass man bei Conan auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich müsste jetzt mit Weekly 7 anfangen. Es gibt momentan 24 Weeklies. Da hast du, glaube ich, 18 Kapitel, die du kaufen müsstest. Das wären dann 18 Euro. Kann ich verstehen, dass man dann sagt, ja, okay, lohnt sich jetzt nicht vielleicht unbedingt. Das sind 3 Manga, die ich mir stattdessen kaufen könnte. Aber wenn man das auf der anderen Perspektive sieht, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon groß ausgerechnet, halt dieser Döner oder den Kaffee, den man sich im Monat kauft, dann kann man sich auch die 3 Kapitel kaufen, so. Und mit dem aktuellen Fall anfangen, das ist ja auch kein Problem bei Conan. Muss man natürlich nur wissen, wann der nächste Fall anfängt, das ist dann die andere Geschichte. Finde ich auch mal ein bisschen verwirrend, weil die Kapitelzahlen und diese Weekly-Nummerierung ja immer ein bisschen verschoben ist. Das heißt, du hast ein Weekly 20 und das ist Kapitel 1028. Du musst auch erstmal durchsteigen und dann weißt du nicht, ob das der Fall Teil 1, Teil 2, Teil 3 ist. Denn du siehst ja bei iTunes, Google Books und so, siehst du ja auch nur dieses Cover von Detective Conan Weekly, halt Conan mit der Wand hinten drauf, alles sieht gleich aus, nur die Zahl ist eine andere, wo ich mir denke, ja, wo soll ich denn jetzt wissen, worum es in diesem Kapitel geht oder was da jetzt Gegenstand dieses Kapitels ist? Mach dann alle Kapitel einmal auf, um irgendein bestimmtes rauszufinden, oder muss es nachschlagen, welches Kapitel ich denn jetzt genau meine und welche Weekly ich dann nachgucken muss? Das ist halt irgendwie ein bisschen, ja, auch so ein kleiner Knackpunkt, aber das ist Tropfen auf dem heißen Stein, was mich, glaube ich, persönlich am meisten stört. Ja, aber das ist mir auch schon aufgefallen, finde ich sehr gut, dass du das ansprichst. Bei mir ging das auch schon so, dass ich dann da rumgesucht habe und dann, ja, weiß nicht, da muss man immer nochmal nachschlagen, um dann genau zu wissen, welcher Fall ist das jetzt und ist das noch der von letzter Woche oder ist das jetzt schon der von dieser Woche oder so. Also das ist, geht mir auch manchmal so, dass man da nochmal nachschlagen muss und gucken muss und was auch vielleicht eher suboptimal ist. Genau, und suchst du halt das letzte Kapitel von dem Kaito-Kid-Fall und denkst dir dann, oh, keine Ahnung, welches Weekly das war, vielleicht habe ich die Kapitelnummer noch im Kopf, so, aber dann, keine Ahnung, dann mache ich halt alle auf, guck mal die Titelseite an und stelle fest, nee, das ist der andere Fall, nee, hier auch nicht, nee, das auch nicht, also es ist alle wieder angefangen zu lesen, alle Kapitel, und dann ist alles wieder kreuz und quer. Ja, was mir dann auch aufgefallen ist, ist, dass man dann halt auch regelmäßig vielleicht, also so geht es mir zum Beispiel, dass ich ein Kapitel lese jede Woche und wenn dann der Fall tatsächlich abgeschlossen ist, dass ich dann nochmal alle zusammenlese, was ich vorher jetzt nicht so gemacht hat, und dafür ist das halt auch wieder relevant, nicht? Dass man dann weiß, okay, wo ging der Fall jetzt nochmal los, weil wir hatten ja jetzt in der Vergangenheit dann doch auch mal Fälle, die mehr als nur 3 Kapitel waren. Ja, da ist es dann schon mal relevant. Und dann geht man frustriert auf conwiki.org und guckt da die Seiten durch und erstmal wieder happy, weil es da alles einfach und übersichtlich aufgeführt ist. Gott sei Dank. Conwiki.org. Gute Werbung lasse. Ja. Danke. Eine Sache, die ich noch kurz nachreichen wollte. Ich habe nochmal die Newsletter durchgeguckt mit Suchfunktion. Tatsächlich hat Egmont Manga einmal dafür Werbung gemacht, halt im Mai 2018. Newsletter, wo halt Detective Conan Weekly neu gestartet ist mit so einer größeren Sektion, aber seitdem nicht mal irgendwie eine Erwähnung oder so nebenbei in den Newslettern. Was okay, haben sie damals gemacht, als es gestartet ist. Haben sie auch auf ihrer Website gemacht. Okay, gut, aber das ist halt nicht eins, was nur einmal erscheint, sondern es ist halt Weekly. Beziehungsweise nicht mal Weekly, wegen, haben wir ja schon besprochen, aber halt fortlaufend. Da muss eigentlich immer wieder was kommen. Aber nur zur Vollständigkeit halber, einmal, als es rausgekommen ist, haben sie es groß beworben im Newsletter Detective Conan Weekly. Ja, und eine Sache, die ich nochmal ansprechen möchte, ich hatte ja schon in Bezug auf Band 95, wo die Umsetzung zwischen Weekly und Bandveröffentlichung nicht so gut geklappt hat. Das war ja auch eins der großen Themen, wo wir gesagt hätten, das kann wirklich Weekly besser machen, dass wir quasi die Beta-Leser sind bei Detective Conan Weekly und wenn es dann in den Band übernommen wird, dass dann nochmal drüber geguckt wird und auch die Fehler, die wir unter anderem im Conan-Forum unter conanforum.org sammeln, die in den Weeklies eben auftreten, damit die im Band verbessert werden, dass die dann auch verbessert werden, das ist eigentlich ein großer Pluspunkt, den man hätte mit aufnehmen können. Das wurde im Band 95 jetzt nicht getan, vielleicht geschieht das dann ja im Band 96, also da ist die Hoffnung noch groß. Demnach könnte auch hier Weekly einen großen Pluspunkt haben, den es momentan auch nicht gibt. Also es ist auch wieder so ein Thema, ja, wie mit dem Marketing, was Lasse vorhin groß angesprochen hatte. Man wünscht sich so sehr, dass es funktioniert, und es funktioniert halt irgendwie nicht in diese Richtung, in der man sich das vorstellt. Noch nicht, hoffe ich. Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil es eben, weil man auch dachte, hey, das ist ja für den Verlag gut, weil wir als Leser, wir arbeiten ja nicht dafür, sondern wir lesen den Band, wir lesen das Weekly-Kapitel, uns fällt auf, hey, da ist was falsch, wir sammeln das, und als Verlag könntest du dann da reingucken und sehen, aha, das und das und das ist denen aufgefallen, das ist falsch und das können wir besser machen. Ist eigentlich ein einfacher Gedanke, und den hatten wir ja vor einem Jahr auch, als es eben eingeführt wurde. Und deswegen ist es eigentlich nochmal umso bitterer, dass das eben halt nicht genutzt wurde vom Verlag, weil es ist ja im Prinzip kostenlos für die. Ich wüsste ehrlich gesagt auch gerne mal, wie denn die Verkaufszahlen von den Weeklys so aussehen. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ich meine, bei Weekly 1 wird es wahrscheinlich am höchsten gewesen sein, oder 1 und 2, das wurde damals parallel veröffentlicht. Danach, schwierig, müsste ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, wie hoch die sind, ob die angestiegen sind, abgefallen sind. Vielleicht ist es im Vergleich zum ersten Kapitel, das ist klar, dass die da wahrscheinlich gesunken sind. Aber so, wenn man jetzt vielleicht das 10. Weekly mit dem aktuell 24., 25. vergleicht, wie da so die Tendenz ist, meint ihr, die ist steigend oder stagnierend, also, sinkend? Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, finde ich. Also ja, das geht genau. Natürlich auch so mit Blick in die Richtung, wie, also ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber wie sehen die Zukunftsaussichten aus? Ne? Das spielt ja jetzt auch eine Rolle, wenn wir darüber spekulieren würden. Sind sie gefallen oder gestiegen? Ja, es ist natürlich schwierig. Ich würde sagen, tendenziell wegen mangelndem Marketing eher gefallen. Wobei man auch sagen muss, wenn man dann einen Leser gewonnen hat, der vielleicht schon 5 Kapitel gekauft hat, warum sollte der dann auf einmal aufhören? Also nur weil er sich jetzt so geärgert hat, dass da vielleicht mal eine Verschiebung war oder sowas, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also wenn man da mal dabei ist und dann schon sagt, okay, ich habe jetzt 3 gekauft oder so, warum sollte man denn dann auf einmal wieder aufhören? Weil, ja, was ist die Alternative davon? Also. Naja, weil vielleicht mal 4 Wochen Pause war und dann denkt man noch 2 Wochen dran, da hat man jetzt irgendwie, hat man irgendwie im Real Life zu tun, dann irgendwie so, ach ja, da war ja was mal, hä? Habe ich ja gar nicht mehr verfolgt, weil das mal ein paar Wochen nicht kam. Ah ja, stimmt. Egal. Ja, und dann hat man gleich wieder 10 Kapitel irgendwie rumliegen, die man sich kaufen müsste, und denkt sich dann, oh, 10 Euro, oh. Aber andererseits, wenn man dann den Anschluss nicht findet, dann ist man auch für immer abgeschlagen. Also es ist halt so ein Zwiespalt auch. Also ich denke auch eher wie Lasse tatsächlich, wie Johannes, dass die Leserschaft stagnierend ist in gewisser Weise. Ich weiß nicht, ob vielleicht durch Band 95 noch irgendwelche dazugekommen sind, die vielleicht unseren Podcast gehört haben und dann da den Weg hingefunden haben. Also, Egmont, wirklich schwer zu sagen. Ja, Egmont Manga, wenn ihr zuhört, veröffentlicht bitte mal eure Verkaufszahlen, das wäre sehr hilfreich. Ja, gut, das werden sie nicht tun, aber. Ja, also ich würde auch vermuten eher, dass die Zahl so stagniert, weil eben, wie wir schon angesprochen haben, Weekly ist nur bekannt, wenn man es seinen Freunden erzählt, wenn man es selber kennt, und deswegen müsste der Zulauf zu Weekly, die das nutzen, ja eigentlich nicht so groß sein, und die paar Leute, die es nutzen, denke ich mal, die werden es auch weiterhin nutzen, und deswegen, ja, glaube ich persönlich, die Zahl ist da relativ gleich bleiben, mal kommen ein paar vielleicht dazu, dann gehen wieder welche. Also ich würde sagen, sie bleibt gleich. Ja, ich hatte das ja auch vorhin das Beispiel gebracht, dass man mit jedem Fall quasi spontan einsteigen und aussteigen kann, dass man sagt, auch jetzt dieser Fall interessiert mich vielleicht durch die Zusammenfassung bei connernews.org, das lese ich mal mit, und dann der nächste Fall, ach nee, da sind die Detective Boys, der interessiert mich nicht, lasse ich mal außen vor. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so der Fall, dass das passiert, sondern ich glaube wirklich viel mehr, dass einfach Leute alle Kapitel kaufen und lesen. Das ist halt, ne? Oder glaubt ihr, da wird unterschieden zwischen den Fall kaufe ich nicht? Nee, also ich glaube auch eher, dass wenn, dann kauft man sich alle oder halt keine, ich weiß nicht. Ja, doch, würde aber auch tendenziell eher sagen, die Leser bleiben dann schon dabei und haben das dann auch irgendwo im Blick. Wobei letztes Argument natürlich ein sehr gutes ist, dass man sagt, okay, wenn dann mal 4 Wochen Pause ist oder so. Aber andererseits, wenn man wirklich so ein Fan ist, dass man sagt, man kauft sich die Weekly, sagt man dann halt, denke ich schon, okay, ich gucke jetzt mal jetzt nach ein paar Wochen wieder rein und wie viel ist denn jetzt erschienen oder so. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das dann das Interesse einfach überwiegt, obwohl da auch mal eine Pause dazwischen war, dass man das halt weiterkauft. Ist halt nur die Frage, wie viele das machen. Ja, also wie groß dieser Markt ist, für den Weekly geschaffen ist. Naja, das Ding ist aber auch ja teilweise, wir sind ja ein bisschen näher dran an Fans und so mit dem Forum und Discord. Und da hat man ja aber auch teilweise manchmal Leute, die sagen, ah, oh, puh, den neuen Kanban 95 bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, den zu kaufen und zu lesen nach einem Monat. Wo man auch denken würde, ja, aber du bist in den Fanforum und so aktiv, dann müsstest du auch eigentlich die neuen Produkte immer relativ zeitnah kaufen. Und so, wenn es bei Weekly ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach da unter den Tisch fällt teilweise. Und weil es eben gerade sowas ist, was nicht so massiv ist wie so ein Band, der halt ein bisschen teurer ist und auch so als physisches Ding ein bisschen präsenter ist, dass es dann einfach unter den Tisch fällt teilweise. Oder auch mit, was man da ja auch gelesen hat, irgendwelche mit neuen Con-Folgen, dass irgendwie so nach 20 Folgen oder so Leute teilweise, oh, boah, diese Woche bin ich gar nicht zum Gucken gekommen, muss ich noch Mediathek machen? Ah ja, so, na vielleicht aber auch nicht. Weil eben das teilweise auch mal schwierig sein kann, selbst wenn man eben so ein größerer Fan ist, das da alles immer so stetig zu konsumieren, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann schwierig ist. Und mit sowas Kleinem wie DirectiveCon Weekly vergleichsweise wirkt sich das natürlich noch mehr aus, wenn dann eben mal ein Teil so ein bisschen wegbricht. Bei so einem großen Manga dann im Laden macht das vermutlich erstmal auf lange Sicht nicht den Unterschied, ob jetzt so 10 Fans oder so oder sagen wir mal 20 mehr oder weniger jetzt den Band sich einen Monat später kaufen. Aber bei sowas wie Weekly, wenn dann irgendwie mal so 10 Fans verloren gehen, das könnte schon. Also wie gesagt, also bräuchten wir genauere Nummern, aber für sowas wie E-Manga wöchentlich in Deutschland, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann zum Beispiel auch schon ein bisschen schwerwiegender sein könnte. Ja, man muss natürlich nicht immer den aktuellen Weekly-Stand sozusagen folgen und jede Woche Donnerstag wirklich am Computer sitzen und warten, oh, ist jetzt ein neues Kapitel da, ist es nicht da, so wie wir das vielleicht tun, sondern man kann natürlich auch als gemächlicher Fan an die Sache rangehen und alle 2 Monate vielleicht mal nachgucken, och, jetzt habe ich wieder Lust, ein paar Conan-Kapitel zu lesen, so 7, 8, 9 Stück oder bestimmt weniger eigentlich, so 5, 6 vielleicht in 2 Monaten und liest sie dann einfach mal am Stück. Das geht ja auch gut, ohne sich diesen Ärger mit dieser Veröffentlichungspolitik zu machen. Das geht natürlich auch gut. Also das ist ja auch, ja, kann jeder machen, wie er möchte tatsächlich. Man muss nicht ganz aktuell dabei sein, aber ja, so halb aktuell sollte man ja schon sein. Ich meine, es lo lohnt sich jetzt nicht noch Weekly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu kaufen. Okay, 7 schon. Aber bis 6 ist es vollkommener Quatsch, weil wir die eben in Band 95 haben. Und statt da 6 € für die ersten 6 Weeklies auszugeben, kaufe ich mir für 6,50 € lieber den gedruckten Band oder für 5,50 € sogar das E-Book. Das, ja, also ein bisschen Aktualität braucht man schon, aber so ganz aktuell muss man jetzt nicht dabei sein, Ja, tatsächlich. Das würde ich tatsächlich ähnlich sehen. Also ich denke mal, wenn man sich die Verkaufszahlen nach einem Monat anschaut, und sagen wir jetzt mal, die würden bei 100 liegen und dann nochmal 2 Monate später guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich, weiß nicht, ja, vielleicht verdoppelt haben oder so. Also es ist schon so, dass man sagt, dass ich das sowieso sehen würde. So würde ich es nämlich auch machen, wenn ich jetzt nicht darauf angewiesen wäre für die Podcasts oder dass ich sagen würde, okay, ich lese das halt erstmal in einem Stück, dass ich dann sage, okay, ich warte mal einen Fall ab, vielleicht auch 2 Fälle, ach, dann habe ich mal ein bisschen viel zu lesen. Also ein Kapitel, das liest sich natürlich auch sehr schnell, dass man dann sagt, okay, ich möchte mich dann mal hinsetzen und das dann da in Ruhe 2, 3 Fälle vielleicht lese und dass dann natürlich so eine Verzögerung kommt, dass nach 3 Monaten immer noch genug Leute dieses Kapitel dann kaufen. Ja, dass da nochmal die Verkaufszahlen sich nochmal doch ändern, auch über einen längeren Zeitraum. Ja. Und das ist natürlich, kommt einem dann zugute, wenn dann die Bandveröffentlichung auch noch länger auf sich warten lässt. Ne? Natürlich, je länger dieser Zeitraum ist, desto eher greift man dann vielleicht auch mal zu dem Weekly-Kapitel. Die Frage bleibt halt weiterhin, was für ein Potenzial an Leserschaft hat DetectiveCon Weekly wirklich? Man muss vielleicht dazu sagen, nach so einem Jahr sind wir da immer noch nicht schlauer eigentlich als vor einem Jahr. Und Nee. ich kann mir auch vorstellen, dass Egmont Manga da vielleicht auch nicht schlauer ist als vor einem Jahr. Weil, naja, na, obwohl ich hoffe mal, sie sind schlauer mit ihren Zahlen, die sie jetzt inzwischen haben. Aber wir können da weiterhin nur sagen, ja. Ich denke schon. Ich meine, im letzten Podcast haben wir auch vielfach angesprochen, also ob Detective Conan Weekly weitergeführt wird oder nicht, dass es eben auch dieses eine, das erste Jahr sozusagen übersteht, damit Egmont Manga auch einen Überblick hat, ob sich dieses Projekt wirklich rentiert. So, man kann ja nicht nach 3 Weeklys sagen, och, das lohnt sich nicht, wir stellen es wieder ein. Okay, wenn es gar keiner gekauft hätte damals, hätte man schon sagen können, ja, nee, dann stellen wir es wieder ein. Aber so nach einem Jahr hat man vielleicht auch eine Datenbasis, wo man sagen kann, oh, lohnt sich das? Wie ist das? Wie ist die Sache? Wir hatten ja auch damals über eine mögliche Preiserhöhung gesprochen. Ich glaube nicht, dass das passieren kann. Also ich denke, 99 Cent ist ja wirklich ein unschlagbarer Preis für die eine Seite und für die andere Seite auch, dass man damit gut leben kann. Gut arbeiten kann eigentlich. Ja, aber man muss auch sagen, das zweite Jahr ist ja häufig immer das schwierigere Jahr, also das erste Jahr, keine Ahnung, wenn man in der Fußball-Bundesliga aufsteigt als Eintracht Frankfurt oder was nicht was als wer und sich dann etablieren kann, das ist die eine Sache, aber dann wirklich in der Liga zu bleiben, das ist dann schwieriger und ich denke, das wird jetzt auch in diesem Jahr bei Detective Conan Weekly an den Tag treten, dass man wirklich sehen muss, dieses Projekt, das gestartet ist, so als neu, innovativ und so weiter, kann sich das wirklich am Markt halten und behaupten und bleibt diese Leserschaft auch wirklich bestehen? Oder bricht das jetzt weg und lohnt sich gar nicht mehr? Gehen wir dann in die roten Zahlen? Ja, da ist ja jetzt dann die Frage, wie Egmont damit umgeht. Ich meine, sie haben ja jetzt quasi, wir haben jetzt ein Jahr Weekly, haben wir so gesehen ohne Werbung. Also es hat sich ein Jahr gehalten, ohne dass es Egmont groß bekannt gemacht hat. Vielleicht haben sie sich diese Werbungsschiene ja für dieses schwierige zweite Jahr aufgehoben und im zweiten Jahr lesen wir mehr davon auf Social Media. Man weiß es nicht. Ja, es ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Also ich für mich kann zum Beispiel sagen, also ich hatte vorher nicht die illegalen Mangas gelesen, sowas. Deswegen hat mich da Weekly dazu gebracht, ja, das zu lesen und natürlich dann auch zu kaufen und hat mich da quasi als neuen Kunden in Anführungszeichen schon gewonnen. Jetzt ist halt die Frage, also nicht abgeworben von dem Illegalen, sondern einfach als neuen Kunden gewonnen und dann ist halt die Frage, bei wie vielen anderen passiert das auch? Und ja, es gibt, glaube ich, sicherlich immer einen Kern, der das illegal liest. Das wird man leider nicht vermeiden können. Keine Ahnung, ist echt schwierig zu sagen, wie viel Potenzial da jetzt noch ist, der dann umsteigen würde, beziehungsweise da als neue Kunden gewonnen werden kann. Nur wir können uns eines, glaube ich, ganz sicher sagen, wenn es keine Werbung dafür gibt, dann wird das auch nicht passieren. Also woher sollen die Leute kommen? Ja, ja, dann kann ich euch ja gerne nochmal die Frage stellen, auf die ihr bestimmt schon alle gewartet habt. Was ihr denn glaubt, wo Detective Conan Weekly in einem Jahr stehen wird? Also machen wir in einem Jahr den Podcast, das war das zweite Jahr Detective Conan Weekly, oder machen wir in einem Jahr den Podcast, das war Detective Conan Weekly, das Aus eines Vorreiterprojekts? Ja, ich glaube, ich fange mal an, weil ich bin tatsächlich nach wie vor immer noch pessimistisch. Ich war ja sowohl nach dem ersten Jahr, habe ich gesagt, oje, das wird schwierig, und ich glaube auch jetzt, das Jahr, das wird nochmal schwieriger, das ist jetzt so eben ein bisschen rausgekommen. Ja, also nach dem ersten Jahr, da konnte man auch sagen, okay, wir gucken uns die Zahlen mal an und sowas. Jetzt wird das halt ausgewertet und ich muss sagen, ja, also wir würden das auch ein bisschen abhängig davon machen, wie viel Werbung wir jetzt noch kriegen von Weekly. Also ob irgendwie immer dann auf den Trichter kommt und sagt, okay, hey, wir haben ja gar keine Werbung gemacht, jetzt fangen wir da mal damit an. dann sind die Chancen natürlich noch ein bisschen besser. Aber aktuell muss ich sagen, sehe ich das eher wieder schwierig und würde eher dazu tendieren, in einem Jahr dann zu sagen, okay, das war das Vorreiterprojekt Weekly und ja, wir tragen es jetzt zu Grabe. Ich bin, wie gesagt, eher pessimistisch nach wie vor. Obwohl ich es mir natürlich wünschen würde, um das nochmal das positive Wort zu heben, weil es ein so tolles Projekt ist, dass es bestehen bleibt. Aber wie gesagt, Chancen. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass es bestehen bleibt. Ob es dann wirklich realistisch ist, ist dann die andere Frage. Und ich bin persönlich auch zwiegespalten, muss ich sagen. Wie ich schon sagte, das zweite Jahr ist ja immer das, wo sich dann wirklich herausstellt, ob es sich rentiert, ob es sich lohnt. Das erste Jahr, ja, das ist in Ordnung, aber das zweite Jahr, Und wie du schon sagtest, mit der Werbung, das ist immer die Sache. Ich habe auch als Conan News immer das Gefühl, die Werbung für Egmont Manga übernehmen zu müssen, dass man Werbung dann für die Weeklies macht. Hier, jetzt kauft das neue Weekly, hier, jetzt ist ein neues erschienen und so weiter und so fort. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Oder Egmont Manga baut vielleicht sogar auf uns. Das kann natürlich auch passieren. Ja, ich möchte aber dennoch, ich sag einfach mal ganz optimistisch, ja, das wird auch im zweiten Jahr noch, also in einem Jahr noch weiter existieren. Das hoffe ich vielleicht noch, wünsche es mir. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, wäre, dass wie Egmont Manga jetzt mit Band 95 auch ein Band hatte, wo es wirklich mal darum ging, um die Umsetzung der Weekly-Kapitel in den Manga-Band, wo sie auch das erste Mal so diesen Umwandlungsprozess hatten von dieser E-Veröffentlichung in die Bandveröffentlichung und dass man da jetzt halt vielleicht auch erstmal diese Erfahrungswerte gesammelt hat und diesen Zeitpunkt abgewartet hat und ja, mal gucken, wie da das Feedback intern ausfällt. Ne? Also das wird auch nochmal so ein Meilenstein gewesen sein, denke ich, oder würde ich mal vermuten, worauf EMA geguckt hat, ja, wie sehr sie davon profitieren können oder gesparte Übersetzungskosten oder so, was wir im letzten Podcast darüber spekuliert hatten. Ja, wie sehr sie davon profitieren, das werden sie sicherlich jetzt auch nochmal in ihrer internen Auswertung berücksichtigen. Ich bin, letztes Jahr war ich extrem sicher, dass es noch in einem Jahr existieren wird. Allein mit dem Argument, EMA will sich das nicht leisten, dass sie sowas unter einem Jahr killen, selbst wenn es nicht ganz so toll läuft. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr, deswegen allgemein bin ich etwas skeptischer, was das Überleben von Con Weekly angeht, aber insgesamt doch so optimistisch, dass ich mich dazu auch festlegen würde, dass es auch noch in einem Jahr Detective Con Weekly geben wird. Das glaube ich insgesamt schon, auch wenn jetzt in diesem Jahr mehr Zweifel dazu kommen werden. Also wenn Weekly nicht mehr bestehen sollte in einem Jahr, dann muss man ja fast sagen, dass Egmont Manga selbst schuld ist. Das möchte ich eigentlich nicht aussprechen, aber mit der fehlenden Werbung und allem, was da schiefgelaufen ist. Ja, muss man einfach so ehrlich sein. Also ich bin jetzt auch ehrlich und schließe mich euch da in dem Sinne an. Ich bin dieses Jahr, nachdem wir jetzt ein Jahr hatten, auch eher skeptisch, was das weitere Bestehen des Projektes angeht. Wie gesagt, wünschen tun würde ich es mir, weil es ist ein super Projekt und soll weiterlaufen noch die nächsten 10 Jahre oder wie auch lange Conan auch immer noch läuft. Aber so die Resonanz, die man über das Jahr von Weekly erfahren hat, war meine persönliche Meinung und mein persönlicher Eindruck so, dass Egmont dieses Projekt gestartet hat, aber auch nicht wirklich mit Liebe, sag ich mal, betreut hat. Also zum einen wegen der fehlenden Werbung, zum anderen eben, dass die Informationen über Verschiebungen, über Kapitel, die nicht erschienen sind oder sehr verspätet erschienen sind, dass da halt nicht genau immer was kam. Und dann eben ja bis zuletzt jetzt auch, dass man die Angebote von den Fans, dieses Korrekturlesen nenne ich es mal, dass man das auch nicht genutzt hat und Band 95 so rausgebracht hat, wie er jetzt draußen ist. Das ja zeigt für mich so, ja, Weekly ist für EMA ein Projekt, aber das ist halt einfach da, ne? Und wirkte für mich jetzt nicht so, als wenn der verantwortliche Redakteur da so sagt, ja, das betreuen wir jetzt richtig und wir nehmen das an, was die Fans uns anbieten und wir bewerben Conan Weekly, das wird jetzt hier unser Vorzeigeprojekt, was es ja eigentlich auch ist und das ist komplett neu und wir sind brandaktuell und das könnte man als Verlag ja wesentlich mehr hochpushen meiner Meinung nach und zeigen hier, guck mal, wir sind Vorreiter, wir haben was Neues hier und wir machen es bekannt und das war jetzt halt das Jahr über nicht so und jetzt fällt, wie gesagt, wie Lasse schon gesagt hat, dieser neue Bonus weg. Hey, da ist ein neues Projekt von EMA. Wir schauen uns das mal an, wie das dieses Jahr so läuft. Ist ja super, dass es aktuell ist. Man muss schauen, was die Zukunft bringt. Ob EMA sich unsere Kritik zu Herzen nimmt, ob sie mehr Werbung fahren, ob sie vielleicht das Korrekturlesen annehmen und so. Das würde man sich als Fan wünschen. Und wie gesagt, es wäre klasse, wenn das Projekt weiterhin bestehen bleibt. Ich unterstütze es auch weiterhin. Ja, nur ich wünsche mir halt auch von Egmont ja, quasi, dass sie mehr dahinter stehen, hinter dem Projekt und zeigen, das ist unser Projekt, Conan ist wichtig für uns und wir stehen dahinter. Ich würde dazu sagen, noch ergänzen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich, wenn man das jetzt hört, nochmal bewusst wird, ein Wort, was Olli gerade gesagt hat, nämlich, es wirkt nicht so. Weil ich bin mir nämlich, ich hoffe und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die Mitarbeiter bei Egmont Manga schon mit Herzblut daran sitzen. Definitiv, ja. Wie sie an jedem Manga-Band dran sitzen, weil man muss dazu auch sagen, Manga-Redaktionen sind in Deutschland so klein, dass die Mitarbeiter da schon wirklich in der Szene allgemein und auch so für ihre Projekte sehr, sehr doll brennen. Das ergibt sich einfach daraus, wie klein dieser Berufskreis im Prinzip in Deutschland noch ist. Aber wie Olli das eben auch gesagt hat, es wird halt nicht nach außen getragen so. Und eine andere Sache, die ich noch anmerken wollte, was ein bisschen zynischer ist, aber da hat sich Egmont Manga das selbst in die Schuhe zu schieben und das kann man ja auch nicht leugnen. Ich bin mir ziemlich sicher, sie können das schon leugnen, weil dann kommen nämlich wieder die üblichen Ausreden. Ja, die Online-Leser, die lesen nur illegal, weil das ist gratis. Und ja, der E-Manga-Markt ist ja nicht so groß. Und ja, wir waren einfach der Zeit voraus und das konnte man ja, der Markt von euch bereit dafür, wir können uns das jetzt nicht mehr leisten. Und ja, das wären natürlich die einfachen Ausreden, die man nehmen könnte und nicht die harte Ausrede von wegen zu sagen, ja, unsere Leistung war einfach nicht gut, aber wir hoffen natürlich alle, dass man keine der beiden Sachen braucht und dass Detective Conan Weekly uns noch sehr, sehr lange in dieser guten Form insgesamt erhalten bleibt. Genau, wir wünschen uns ja alle, dass Detective Conan Weekly weiterhin besteht und dass an den Fehlern, die wir hier auch aufgezeigt haben, das ist auch mit unserer Aufgabe hier gefühlt als Conancast, dass wir halt diese Fehler, die, wo es halt nicht ganz rund läuft, auch mal aufdecken und sagen, das wünschen wir uns, das sollte man verbessern, da könnte man ansetzen, dass EMA auch vielleicht das als, ja, Verbesserungsvorschlag aufnimmt, so hart wir vielleicht hier auch ins Gericht gegangen sind, das ist auch ein bisschen der Systematik, wir brennen natürlich auch für Detektiv Conan, das ist natürlich klar, dass sie vielleicht die Sachen auch angehen und sagen, ja, da müssen auch verbessert werden, wir, ja, gehen jetzt in die richtige Richtung und das wäre ja auch so wünschenswert, dass das halt alles funktioniert, denn wie gesagt, der Inhalt an sich von den Weeklies, der ist wirklich top und da kann man kaum was dran aussetzen, also ja. Ja, der Preis ist top, dieses Produkt, diese Idee, die dahinter steckt, also da können wir als Fans einfach nur von profitieren und sollten da auch dieses tolle Projekt da so hingehend unterstützen. Aber ja, gut, ne, wenn man das halt sich da selbst ins eigene Fleisch schneidet, also das ist sehr schade für das Projekt einfach, weil es eben so toll ist. Ja, aber ich hoffe, das Beste natürlich, hatte ja wie gesagt, ich rechne eher nicht damit, dass das noch lange bestehen bleibt, aber ich würde es mir natürlich wünschen. Ne? Also, das ist ganz klar, soll hier die Botschaft sein, dass uns dieses Projekt erhalten bleibt. Ne? Ich will es nicht mehr missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr diesen Podcast hört, in die Kommentare schreiben, ob ihr Detective Conan Weekly lest. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob noch mehr Fans Detective Conan Weekly lesen. Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Und aus welchen Beweggründen und Umständen. Ja, ansonsten war es das für diesen Podcast. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews. Wir haben auch iTunes, conannews.org/iTunes, conannews.org/Spotify und conannews.org/Discord. Da könnt ihr auch mit über die aktuellen Weekly-Kapitel diskutieren. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kauft euch die Weeklies. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mal irgendwelche Probleme habt, damit zu wissen, welches Kapitel jetzt was ist, conanwiki.org. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, wir hören uns in einem anderen Podcast wieder und in einem Jahr hoffentlich wieder mit Weekly. Zweites Jahr sehr erfolgreich. Weekly Returns, ja genau. Na, dafür müsste es ja eigentlich mal weg gewesen sein.